SRF 3 Fokus mit der Katrin Hönegger. Schönen guten Abend. Eritrea. Das Land ist 4.500 Kilometer Luftlinie von uns weg. Und doch haben wir es immer wieder vor unseren Augen. Wir lesen davon, wir hören davon. Von Eritreern, die in die Schweiz flüchten, vom regimebeutelten Eritrea, wo Schweizer Politiker herreisen und konstatieren, so schlimm ist es ja gar nicht. Von eritreischen Schülern, die Mühe haben, in der Schweiz Anschluss zu finden. Aber was ist das eigentlich für ein Land, wo man wahlweise Blackbox oder Nordkorea von Afrika sagt? Ein Einblick in ihr Eritrea gibt uns heute die Fana Assefau. Sie ist in Eritrea geboren, in Deutschland aufgewachsen, lebt heute in der Schweiz. Sie ist vom Flüchtling zu der erfolgreichen Ärztin, Psychiaterin für Kinder und Jugendliche in der Ostschweiz geworden und gilt als Schlüsselfigur in der Integration. Ganz herzlich willkommen, Fana Assefau. Dankeschön. Hallo auf Eritreisch habe ich vor kurzem gelernt. Das ist sehr irritierend für Schweizer. Man schaut sich angeblich nicht an. Und das ist eine Respektsbekundung? Ja, ganz genau. In Eritrea, würde ich sagen, handelt es sich um eine Schamkultur. Das heißt, dass die Menschen eben eigentlich in die Augen schauen. Ja. Das sind auch andere Kulturen, asiatische Kulturen, arabische Kulturen. Also da kommt man nicht und sagt Hallo und genau, lächelt einen gleich, vielleicht schon an. Aber genau, man lächelt, aber trotzdem ist man sehr bescheiden. Man schaut nach unten. Das zeugt einfach Respekt vor der Person, mit der man sich begegnet. Und hier wird es eben anders dargestellt, also Ignoranz oder Desinteresse. Da treffen eben zwei verschiedene Kulturen aufeinander. Was mögen Sie am liebsten? Ich mag es ganz sicher in die Augen schauen, ja, weil das für mich Kontaktaufnahme ist. Ich bin auch in Europa aufgewachsen, aber ich verurteile das nicht. Auch wenn ich asiatische Patienten habe, die schauen mir auch nicht in die Augen, geschweige denn, dass sie mir die Hand geben. Ich respektiere das, weil das ist ihre Kultur. Man schickt ganze Fact-Finding-Mission-Teams aus aller Welt dahin, wo sie herkommen, wo sie geboren sind, ihre Heimat Eritrea. Ich will dieses Land heute verstehen. Ich kann mir einfach bis heute kein Bild machen, obwohl ich zig Zeitungsartikel gelesen habe. Wie sieht Ihr Eritrea aus? Woran können Sie sich aus Kindheit erinnern? Kindheit, da war ich sehr klein, aber ich erinnere mich an Menschen, die warm sind, die einem willkommen heißen, dass Menschen viel zusammen sind, zusammen essen, zusammen schlafen, also ganz viele Kinder, die gemeinsam spielen, nicht so die teuren Spielsachen, die wir heute kennen, sondern vielmehr so Menschlichkeit, was ich noch so in Erinnerung habe. Das ist so das Eritrea, was ich als Kind kannte. Das hat sich jetzt auch verändert. Ja, aber die Menschen sind geblieben. Sie sind eben im Kontakt sehr menschlich, sehr warmherzig. Sie sind 2013, glaube ich, das letzte Mal für eine Forschungsreise in Eritrea gewesen. Genau. Was war dann der Eindruck? Genau, da bin ich sozusagen im Auftrag von SUKE, Schweizer Unterstützungskomitee für Eritrea. Wo Sie Vorstandsmitglied sind? Genau, da war ich in Eritrea. Und da ging es darum, Kinder, die HIV-positiv sind und Frauen sozusagen eine Perspektive zu bieten. In dem Rahmen war ich in Eritrea. Natürlich bin ich auch ein bisschen verreist, also bin ich ein bisschen rumgereist, genau, und habe eben das Land kennengelernt. Es herrscht jetzt natürlich sehr viel Armut, sehr viel Perspektivlosigkeit. Ich habe auch mit Jugendlichen gesprochen, ich habe mit Menschen gesprochen. Und es herrscht einfach keine Perspektive für sie aus ihrer Sicht. Die wollen alle nach Europa, die wollen alle in dem Land, wo Honig fließt. Sie sagen, ich habe mit den Leuten gesprochen. Man hört immer wieder, dass sich niemand traut, öffentlich zu sprechen. Man spricht von Eritrea als das Nordkorea Afrikas. Wegen des Regimes, das dort herrscht, existiert es tatsächlich ein Nordkorea Afrikas? Aus meiner Sicht nicht. Schließlich waren ja neuerdings Politiker in Eritrea. Aber Eritrea ist eben negativ besetzt. Es ist so, vor allem auch in den Medien, es wiederholt sich. Es ist immer ein Wiederholen. Kaum einer war dort und hat sich ein Bild gemacht. Dort gibt es einiges zu bemängeln, gar keine Frage. wenn ich das aus Sicht meiner Patienten sehe, dann ist es so, dass sie leben wollen. Sie wollen einen Teil von dem Reichtum, von der Perspektive sozusagen abbekommen. Die leben in bitterster Armut. Es gibt keine sozialen Netze. Das muss man sich vorstellen. Das heißt, wenn sie einmal im Militär sind, etwa im Alter von 16 Jahren, dann wissen sie nicht, wann sie wieder zurückkommen. Und dort gibt es auch keine Entgeltung, also geltlich, dass sie... Ein Lohn, oder? Genau. Und man weiß gar nicht, ob man je wieder aus diesem Militärservice wieder austreten. Zumindest in der Vergangenheit gab es einige, die jetzt meine Patienten sind, die berichten, die waren schon über 10 Jahre im Militär. Ja, also vom Alter 16 wirklich bis 26, bis 30. Man hat dann 15 Jahre seines Lebens an Straßenbau, an irgendwelche sinnvolle Projekte aus Sicht der Eritreer, aber nicht für die persönliche, für die Menschen. Genau, für die Menschen selbst ist es keine Entwicklung. Ja. Ja? Und das haben sie satt. Dafür wagen sie es, über die gefährlichen Routen in Europa zu kommen. Und sie wissen nicht, was sie hier erwartet. Haben Sie Angst, hier in der Schweiz über das Regime zu sprechen? Die Eritreer, meinen Sie? Nein, Sie. Ich persönlich habe gar nichts mit dem Regime zu tun. Wissen Sie, ich bin nicht pro Regime, ich bin auch nicht Gegner des Regimes. Ja. Ich bin für die Menschen. Ich bin dafür, egal ob das Eritrea ist oder ein anderes Land. Man darf nicht die Menschen außer Acht lassen. Die Menschen, die Bevölkerung kann nichts für ihre Regierung. Und ich finde es so absurd, dass man dann die Bevölkerung in Stich lässt. Man muss auch was für die Länder tun, für die Menschen. Es sind Menschen wie wir, die haben die gleichen Bedürfnisse. Es sind laut UN pro Monat 4.000 Eritreer aus ihrem Land, die flüchten. Das sind, ich habe das kurz gegoogelt, das ist eigentlich so viel wie eine große Schweizer Gemeinde, wie Schöpfheim oder Degersheim pro Monat, die abhaut. Ja. Ich möchte doch nochmal darauf zurückkommen, wieso flüchten so viele Eritreer, obwohl ja seit 2 Jahren, sagen Politiker, die Menschenrechtslage, die verbessert sich in Eritrea. Ja. So habe ich das auch verstanden. Aber wissen Sie, es sind ja junge Leute, die fliehen. Es sind wirklich ganz viele junge Menschen, die haben Träume. Es gibt auch in Eritrea Medien, Facebook und Twitter und wie das alles eben so heißt. Und dort haben sie die Vorstellung, dass hierher kommen und dann schnell reich werden und schnell berühmt werden. Ja, es sind so Vorstellungen, die auch meine Patienten wiederholen. Sie haben nicht verstanden, dass auch hier die Integrationsbemühungen und überhaupt sich zu entwickeln, persönlich, beruflich, dass das eine Herausforderung ist, wo wenige Eritreer im Moment gerecht werden. Aber all das sehen sie nicht in den Bildern. Sie sehen eben das Goldene, eben alles, was glänzt. Dieser Traum hegen ja wahrscheinlich tausende Menschen, gerade in der südlichen Hemisphäre. Genau. Aber es ist ja doch erschreckend, wie viele Menschen Eritrea verlassen. Und ich möchte nochmals auf diese Regierung zurückkommen. Es ist vielleicht auch geschichtlich noch kurz erklärt, Eritrea ein Land, das jahrelang im Krieg lebte mit Äthiopien. Genau, 30-jähriger Krieg. Ein Konflikt, der immer noch latent schwelt, immer noch militarisiert. Eritrea. Ganz genau, das hat ja nie aufgehört. Das hat nie aufgehört. Und Isaias Afewerki, der ist der Präsident nun dieses Landes, in dem es seit 1993 keine Wahlen mehr gab, man muss sich das vorstellen. Mhm. Ein Präsident, der, man sagt, das Land komplett abschottet, der allein regiert und jeder verhaftet, der die Regierung kritisiert. Deshalb habe ich Sie auch gefragt, können Sie freisprechen? Also ich kann freisprechen, aber ich kenne das Land nicht, weil ich ja in Europa aufgewachsen bin. Genau. Aber was ich kenne ist, Sie kennen mein Buch, ja? Ich habe recherchiert. Ich bin als Medizinstudentin schon seit den 90er Jahren, ja, also wirklich junge Medizinstudentin, immer in Eritrea gewesen, mit verschiedenen Ärzteorganisationen, habe ich sozusagen Eritrea kennenlernen dürfen. Und es gab eben immer wieder Krieg, obwohl 91 sozusagen Eritrea offiziell frei wurde, war sie nie wirklich frei. Es gab immer wieder Krieg, es gab immer wieder verletzte junge Menschen, wo ich dabei war, wie sie von den Ärzten behandelt wurden, mit denen ich Eritrea besucht habe. Das heißt, es gab immer wieder Krieg in Eritrea. Es ist ein kriegsähnlicher Zustand. Und was ich bedauere ist, dass die Europäer, die Journalisten, es aus ihrer Perspektive wahrnehmen. Was ist Demokratie? Das ist ein westlicher Blickwinkel. Ich finde, Menschenrechte gelten für alle. Da gibt es gar keinen Diskussion. Aber unsere Vorstellung von Demokratie und dass wir sozusagen, dass alle Menschen wählen, das ist in vielen Ländern nicht gegeben. Genau. Und so existiert auch Eritrea schon immer. Ich sage nicht, dass ich dafür bin, sondern dass wir mal aus der Perspektive, wie Eritrea sich befreit hat, wie sie alleine 30 Jahre gekämpft hat, um unabhängig zu werden. Da, so wie ich es verstanden habe, gab es keine Unterstützung. Aber ich bin nicht politisch, ich bin humanitär. Aber wie können Sie nicht politisch sein, wenn man weiß, dass die Menschenrechte nicht akzeptiert werden eines Präsidenten und die Menschen nicht mitentscheiden dürfen? Ja, die Menschenrechte sind für mich in erster Linie, dass Grundrechte erfüllt sind. Das ist für mich dem. Und die sind erfüllt in Eritrea? Nein, sind sie nicht. Aber Grundrechte, Armut hat nichts mit der Regierung zu tun. Das hat was mit Ressourcenverteilung zu tun in dieser Welt. Während wir immer reicher werden, werden andere Länder immer ärmer. Und das hat auch was mit uns zu tun, wie wir diese Länder ausbeuten. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass wir mal unser Anteil genauer betrachten. Mhm. Aber ich bin überhaupt nicht einverstanden damit, dass Menschen auch in Eritrea nicht frei reisen dürfen, ja, dass junge Leute keine Perspektive bekommen. Aber es hat was mit Armut zu tun in Eritrea. Die Gesellschaft hat nicht genügend Geld, dass sie auch junge Leute fördern könnte. Und alle NGOs gehen aus Eritrea weg. Ja, natürlich. Suke ist so einer der wenigen, die noch dort in Eritrea geblieben ist. Genau. Und ich finde, da sollten wir uns ändern. Da müssten wir die Bevölkerung unterstützen, nicht die Regierung. Wenn es Was aber extrem schwierig ist, weil genau. Man weiß, wenn man da Hilfsgelder einsetzt oder auch die Diaspora, die Eritreische in der Schweiz, wenn die Geld schicken, dann geht das an das Regime oder man hat Angst, dass das an das Regime fließt. Genau, das ist das auch mangelnde Wissenheit, wenn ich das so sagen darf, entschuldigen Sie, weil es gibt kein eritreische Diaspora, die nicht ihre eigene Familie unterstützt. Wenn es eine Familie gäbe, dann ist sie zum Verhungern verurteilt. Ja. Verstehen Sie? Es sind genau die Leute, die fliehen. Von irgendwo muss ja das Geld kommen. Also sind es ihre Verwandtschaften. Es sind wirklich alle meine Patienten, die mir das berichten. Die schicken ihnen die Gelder. Und die Gelder bekommen sie in die Hand. Nicht die Regierung. Deswegen können die fliehen. Ich möchte noch mal einhaken bei der Sicht, die wir, Sie sagen, westliche europäische Blickwinkel. Journalisten genau, haben. Genau, westliche Blickwinkel. Wie kann man denn einen anderen Blickwinkel entwickeln? Da es ist zum Beispiel extrem schwierig, nach Eritrea zu reisen und sich selbstständig zu bewegen und überhaupt mit Menschen sprechen zu können, die offen sprechen können. Ja, aber es gibt die Möglichkeit, wenn Sie mit jemand reisen, der sich in Eritrea auskennt, dann finden Sie Menschen. Es hängt auch an Ihrer Person, welche Fragen Sie stellen, wie kultursensibel. Wollen Sie immer die Fehler herausfinden oder sind Sie interessiert an dem, wie es wirklich einem Menschen geht? Ich habe wirklich Diverses gehört von den Menschen, weil ich unparteiisch, weil ich verstehen wollte. Ich möchte nochmals zurück. Ich will Sie versuchen zu verstehen, weil ich habe eine Psychiaterin vor mir, eine Ärztin, eine hochgeschätzte Integrationshelferin aus der Schweiz mit eritreischen Wurzeln. Und ich frage mich, Sie haben vorhin von der Demokratisierung gesprochen. Ja. Sie sagen, vielleicht braucht die, vielleicht braucht die es gar nicht so, wie wir Schweizer die so sehen. Aber wie sehen Sie das, dass Eritrea zum Beispiel auf der Rangliste der Pressefreiheit auf dem letzten Platz ist? Genau, jeder fünfte Eritreer lebt im Ausland. Genau. Es gibt zum Beispiel auch den Journalisten und ehemaligen Afrika-Büroleiter von Reporter ohne Grenzen, Leonard Vincent. Er schrieb, jeder, der weggeht von Eritrea, sollte man nicht Migrant, sondern Ausbrecher nennen. Ja, Ausbrecher nennen. Und da sehe ich einerseits diese Gefängnisse, ich versuche das neutral anzuschauen. Es gibt einerseits diese Perspektive, dass dieses Land ein Gefängnis ist, dass es deine Freiheit einschränkt. Und genau, nicht jeder darf reisen, wohin er will. Das würde ich genauso, betrachte ich negativ, ja? Dass nicht Menschen einfach reisen können mit dem Flugzeug, wohin sie auch immer wollen. Nicht nur in Eritrea, sondern auch in anderen Ländern. Das finde ich sehr bedauerlich. Das finde ich unakzeptabel. Aber da würden alle dann auf dem offiziellen Weg wahrscheinlich gehen. Ja, das finde ich sehr unerträglich. Auch für mich als jemand, der in verschiedenen Kulturen zu Hause ist. Und dennoch kann ich es nicht verurteilen, weil ich dort nicht lebe, weil ich die die Gesellschaft nicht von innen, von dort betrachten kann. Es ist so leicht zu reden, wenn man woanders ist. Aber Freiheit ist doch ein Menschenrecht und da müsste es Ihnen doch die Haare zu Berge stehen, dass Ihre Landsleute sich nicht frei bewegen dürfen. Noch brutaler finde ich, dass ihre Grundrechte nicht erfüllt sind, dass sie kein sauberes Trinkwasser haben, dass sie nicht genug zu essen haben, dass Kinder sterben müssen, weil sie nicht genug Milch bekommen. Verstehen Sie, das finde ich brutaler als die Freiheit. Also deshalb sage ich, wo setzen wir an? Setzen wir doch bei den Grundrechten an. Sie sprechen jetzt über Freiheit, was ich genauso wichtig finde, aber noch wichtiger ist ein Grundrecht, dass Menschen sauberes Trinkwasser haben, dass ihre Toiletten sauber sind und dass sie genug zu essen haben. Und wie kann man da unpolitisch sein, wenn da doch eine Regierung sein müsste, die sagt, okay, ich ernähre mein Volk, ich schaue, dass... Das ist aber nicht nur die Regierung, das ist, wissen Sie, die Gelder, das hat das Eritrea ist ein armes Land. Eritrea war immer ein armes Land, weil es ausgebeutet wurde, es wurde kolonialisiert. Von den Italienern. Genau, von verschiedenen Ländern. Also Eritrea war immer unterdrückt. Sie konnten sich nicht wirtschaftlich, so wie ich es verstanden habe, und auch ressourcenmäßig entwickeln. Also es beginnt ja schon historisch viel früher. Also ich kann nur anregen, man muss bei den Grundbedürfnissen des Menschen, was für alle gelten, ansetzen. Und Freiheit ist auf jeden Fall ein Grundbedürfnis. Aber noch wichtiger ist, dass Menschen am Leben bleiben. Damit die Menschen am Leben bleiben, flüchten sie und nehmen ihr eigenes, setzen ihr eigenes Leben aufs Spiel. Ja. Das ist zum Teil eine jahrelange Flucht, die Eritreer auf sich nehmen, um diese tausende Kilometer zu überwinden. Ja. Die Schweiz ist eines der europäischen Länder, die am meisten Eritreer aufnimmt. Im Moment haben wir 17.000 Eritreer in der Schweiz. Am allermeisten Geflüchtete leben allerdings in Israel, Äthiopien, Sudan. Genau. Was passiert, wenn man aus Eritrea in Europa oder noch konkreter in der Schweiz ankommt? Da passiert Verschiedenes. Das ist ganz individuell verschieden. Ich kann nur sagen, aus meiner klinischen Erfahrung, wo ich wirklich die Patienten, Familien betreue, dass ganz viele sozusagen Widerstandskraft haben, die hier ankommen. Zunächst haben sie überlebt und sie verstehen sich auch als Überlebende, weil die haben das Unmögliche geschafft. Und dann kommen sie in der Schweiz an und erwarten ein Land, wo Honig fließt. So beschreibe ich das mal. Und dann sind sie ganz erstaunt, dass sie erstmal in einem Durchgangsheim quartiert werden, wo die Verhältnisse ähnlich sind wie in den afrikanischen Ländern, wo sie bisher waren. Da sind sie völlig erstaunt. Also weil, kleine Hütchen oder? Ja, also Holz, aus Holzbau zum Beispiel in dem Durchgangsheim, wo ich immer wieder so Gruppenangebote mache, so Weiterbildungen oder genau Gruppenangebote, wie gesagt, für Jugendliche, wo sie erstaunt sind. Also so, es ist alles fragil, es ist eben alles unschön, ja, eher schäbig. Dann sind sie zusammengefercht. Einer hat mal gesagt, ein Patient von mir, wie in einer Fischdose fühlt er sich. Dann fehlt diese Hoffnung. Komplett. Die brechen wirklich völlig zusammen, weil auch mit Hoffnung kann man sich sehr am Leben halten. Wie schrecklich auch eine Situation zu sein scheint, dass man sagt, ich schaffe es, dann kommt das Paradies, sage ich mal. Dann sind sie völlig erstaunt. Das ist so das eine, das, was sie wirklich sehen, was sie spüren. Ganz andere Ernährung, ganz andere Art der Kommunikation. Aber auch, dass sie nicht als Helden hier gefeiert werden oder Willkommenskultur sofort spürbar ist. Ja, ihr habt es geschafft, willkommen. Sondern eher mit Skepsis, eher mit, oh Gott, schon wieder einer. Und zwar nonverbal. Das muss ja die absolute Hölle sein, wenn du das realisierst. Genau. Ich habe jetzt Jahr lang bin ich durch die Wüste gelaufen, übers Mittelmeer. Genau. Sie sind ja als Traumatherapeutin, sprechen bei Ihnen die Menschen oftmals zum allerersten Mal überhaupt über die Wüste. Und davor muss man ganz viel Stabilisierung, ganz viel Beziehung gestalten. Gerade die Eritreer sind die Patienten, die so wenig nach innen schauen möchten. Die möchten immer weiter lieber auf das Gute. Aber sie möchten nicht über ihre Schmerzen, über ihre Gewalterfahrung, über ihre Vergewaltigungen, möchte kein Mädchen berichten. Da muss man langsam dahin kommen. Und vorher versuche ich immer wieder, Ressourcen zu mobilisieren, gerade bei den jungen Menschen. Was brauchst du jetzt, damit du dich hier sicher fühlst? Du brauchst einen Aufenthaltsstatus. Und ganz viele haben eben keinen sicheren, wissen Sie? Es gibt ja Patienten, die ich begleite, die haben F schon seit 10 Jahren. F politisch. Und das ist für sie so unbegreiflich, dass sie denken, jetzt bin ich in einem Ort, wo Menschenrechte gesichert werden, angekommen. Und mir steht das nicht zu. Die glauben mir nicht. Einerseits schimpfen sie über mein Land, aber die geben mir nicht die Papiere, die ich brauche, damit ich eben Perspektive bekomme. Die wollen ja weiter. Es sind junge Leute, 20-Jährige, wissen Sie, 15-Jährige. Die möchten, dass es weitergeht. Dann werden sie hier aufbewahrt. Sie warten und warten. Dann fliehen sie nach Schweden. Ich habe eine Patientin gehabt, die ist jetzt in Amerika. Sie hat mir geschrieben, siehst du, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt da, wo ich mein Green Card habe. Und 7 Jahre meines Lebens habe ich in Zürich verplempert. Und dann sitzt Ihnen vis-à-vis diese schöne, gestandene Frau, Ärztin, Psychiaterin. Sie haben es geschafft. Sie sitzen diesen Menschen, Sie kommen aus demselben Land, sitzen Ihnen vis-à-vis. Was fragen diese Menschen Sie? Wie kann ich es auch schaffen, Frau Assefa? Oder was sagen Sie vielleicht auch? Oder also, symbolisieren Sie, man kann sich ein Leben erarbeiten? Das kann man, aber ich habe nicht die gleiche Situation gehabt wie die Menschen jetzt. Wissen Sie, in unserer sozusagen Sekondo-Generation in den 80er Jahren waren wir eben kleine Kinder, die in Schutz der Familie geflüchtet, genau, und nicht über Mittelmeer, sondern wir sind direkt mit dem Flugzeug sozusagen aus dem Sudan, ganz viele in Deutschland angekommen. In den 80er Jahren. Und wir hatten eben Schutz. Das sind viele Menschen in der Welt, die fliehen mussten. Ja? Also wenn wir an Israel denken, es gab immer Flucht. Das ist nicht mit Eritrea erfunden. Aber die Frage ist eben, wer schützt sie, wenn sie als Kind das Land ihres Vertrauens verlassen müssen? Nicht? Wie gesund sind sie dabei? Und vor allem, wie ist die Perspektive, die ihnen dann ermöglicht wird in dem neuen Land? Aber als Traumbild, sage ich jetzt mal, sitzen sie ja doch da, oder? Die sagen, hey, man kann das schaffen. Glauben Sie, dass diese Menschen, die diese Flucht hinter sich haben, irgendwie Möglichkeit haben, sich ein Leben aufzubauen hier mit Erfolg, mit Sicherheit, mit... Das hätten sie, aber dafür müssen wir auch was tun. Und da erfüllen wir eben auch nicht unsere Pflichten. Wir haben Bringschuld, damit Menschen, egal woher sie kommen, sozusagen ihre Ressourcen hier mobilisieren können und der Gesellschaft auch ihre Pflichten erfüllen können. Dafür müssen wir ihnen sozusagen Sicherheit geben, indem sie Papiere haben, wo sie wissen, sie dürfen hier bleiben. Das ist nämlich auch ein Grundrecht. Sie sind als Flüchtlinge zwar anerkannt, aber sie haben nur einen F-Status, was sie jedes Jahr erneuern müssen. Und die Firmen geben ihnen keine Anstellung. Obwohl zum Beispiel ein Übersetzer, den ich kenne, mir gesagt hat, er hat am besten abgeschnitten in einer beruflichen Maßnahme, so Elektrotechnik, irgendwie so irgendwas mit, genau. Und dann aber wurde er nicht genommen. Ja. Nicht wegen seiner Hautfarbe, sondern weil der Chef gesagt hat, vielleicht bleibst du nicht hier, vielleicht gehst du wieder. Vielleicht wirst du wieder ausgeschafft und deswegen kann ich dich nicht nehmen. Und das finde ich wirklich unmenschlich. Ist das der Punkt, wo Sie sagen, hier bin ich politisch, hier will ich auch politisch sein, hier will ich mich engagieren, dass Sie haben vorhin gesagt, in Eritrea will ich mich da raushalten? Weil ich dort nicht lebe. Ja. Ich möchte in der Gesellschaft, in der ich lebe, in der ich mich auskenne, mitbestimmen. Da möchte ich mitbestimmen. Das ist mein Grundrecht. Und das hat was mit humanitäre, mehr humanitär als politisch. Ich möchte auch einen Spiegel vorhalten, als jemand, der transkulturell denkt und lebt. Verstehen Sie, ich bin in verschiedenen Kulturen aufgewachsen. Und ich nehme mir das Recht, sozusagen in der Kultur reinzuschauen. Das kann ich eben, weil ich auch Schweizer Kultur kenne, also weil ich auch in der Schweiz lebe. Da bin ich nicht die Fremde, die Ausländerin, auch wenn ich Ausländerausweis habe, die hier mitreden will. Ich verstehe mich. Teil davon. Genau, ich bin Teil davon. Darüber sprechen wir gleich, über Ihre Flucht mit Ihrer Familie 1980 nach einem ersten Lied, ein Lied von Michael Kiwanuka, Going Home. Ja, ich habe mir das Lied ausgesucht, weil ich das mag, weil das mich sehr berührt. Der Sänger auch sozusagen in einem, nicht in seinem Heimat lebt und immer davon träumt, sich heimisch zu fühlen. Und ich brauche es gar nicht zu träumen, muss ich sagen. Ich fühle mich immer dort zu Hause, wo ich verstanden werde. Aber es berührt eben sehr viel von meiner eigenen Biografie. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old. So I'll close my look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I'll close. Look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way. My past will be made straight. Home, home again, Michael Kiwanuka. Das ist der Musikwunsch von unserem Fokusgast heute. Es ist Fana ACV. Geboren in Eritrea, heute Kinder- und Jugendpsychiaterin zu Litauen in der Kleina Klinik in der Ostschweiz. Sie verstehen sich als Kulturvermittlerin. Sie betreuen eritreische Familien, die in die Schweiz kommen, geben Traumatherapien für Migranten aus aller Welt, die hier ankommen. Aber auch Unterstützung für Behörden, Sozialarbeiter, Lehrer. Darauf kommen wir später noch. Sie haben vorhin kurz einen Einblick gegeben, wie Sie mit Menschen arbeiten. Und ich gespürt habe, dass da manchmal eine richtige Hölle zurückkommt, die Sie erzählt bekommen. Wenn Sie täglich so intensiv mit so Menschengeschichten zu tun haben, mit Menschen zu tun haben, wieso mögen Sie sich um so viele Leben anderer kümmern? Wieso? Das ist mein Beruf. Das ist meine Berufung. Also als Ärztin und Traumatherapeutin oder Kinderpsychiaterin ist es meine Aufgabe. Und ich mache das wirklich mit ganzem Herzen. Also einerseits braucht man Techniken, dass man dort nicht untergeht selber. Es ist nämlich sehr belastend. Aber andererseits kann man auch sehr viel Zukunft ermöglichen, gerade bei Kindern. Das ist das, was mir immer wieder... Was Sie motiviert. Was mir immer wieder Energie gibt, wo ich denke, wenn dieses Kind durch die Therapie wieder eine Perspektive bekommt, dann habe ich einen Beitrag dazu geleistet, dass es kein psychisch kranker wird als Erwachsener. Also ich bewirke einerseits Integration, auch in der psychischen Gesundheit, aber auch in der gesellschaftlichen, Perspektivfindung fürs Kind. Ihre persönliche Flucht liegt lange zurück, als Sie von Eritrea nach Europa gekommen sind, 1980. Ihre Familie flüchtete, weil sie politisch verfolgt wurde. An was erinnern Sie sich, als es losging? Wie hatten Ihnen das die Eltern erklärt? Wir gehen jetzt, wir packen für immer. Nein, so erklären es gewöhnlich die Eltern nicht. Also ich bin in verschiedenen Ländern aufgewachsen, also Eritrea, Äthiopien, Sudan, Deutschland. Also ich war in verschiedenen Ländern und so meine eigene Perspektive war, ich war es wie gewohnt, dass ich vielleicht irgendwo kurz bleibe. Und dann lebte ich aber ganz intensiv, hatte auch Freundschaften, wie es so als Kind eben ist. Aber ich fühlte mich eben nicht bedroht, weil meine Eltern da waren. Die haben immer Sicherheit gegeben. Aber wenn Sie sagen, wie es halt als Kind ist, ich wuchs auf, ich war 15, 20 Jahre lang im selben Ort. Genau, ich hatte meine beste Freundin und genau. Ich fände es schrecklich, wenn ich die verlassen hätte. Richtig, genau. Das sind eben die unterschiedlichen Perspektiven, in denen Menschen aufwachsen. Andere Menschen wachsen täglich in Bombardement, in Krieg, zum Beispiel Israel. Im Moment. Es gibt verschiedene Länder, nicht, wo Menschen anders aufwachsen. Also für Sie gehörte das dazu, dass es einen Wechsel gibt? Genau, für mich gehörte es dazu. Und ich habe das Beste daraus gemacht. Ich habe verschiedene Sprachen gesprochen. Ich habe verschiedene Kulturen kennengelernt. Und ich erinnere mich nicht, dass es schmerzhaft war, loszulassen, sondern dass das Neue immer besonders interessant war für mich. Also ich hatte wie gar keine andere Wahl. Selbst wenn ich nicht gewollt hätte, ja, dann hätte ich ja mit müssen. Ja. Ich erinnere mich, dass es wahrscheinlich aus Selbstschutz auch die Haltung war. Es wird immer weitergehen. Und das hat sich auch mit einer guten Bindung zu den Bezugspersonen zu tun. Ja. Also da hat mir, glaube ich, meine Mutter sehr viel Kraft und Stärke mitgegeben. Mhm. Aber haben Sie sich da ausgetauscht mit Ihren Eltern? Also ich meine, Sie waren ja ein Kind und irgendwie haben Sie gar nie nachgefragt, weshalb? Das musste man gar nicht, weil es war klar, dass dort Bedrohung herrschte in dem Sinne, dass politisch Eritreer dürften nicht ihre Sprache sprechen. Das bekommen sie mit, das bekommen sie in die Schulen, wenn sie zum Arzt gehen. Es war eben, die Gesellschaft war so gestrickt, war ganz viel Verfolgung. Ja. Und das nimmt man so an. Und dann war ich in verschiedenen Ländern. In Sudan wusste ich, hier ist alles Islam. Ich darf nicht sagen, dass ich Christ bin. Dann falle ich da raus. Dann habe ich eben geschwiegen in der Schule. Aber ich durfte dann Arabisch lernen. Dann habe ich mich so gekleidet wie arabische Mädchen. Es klingt ein bisschen wie ein Kinderspiel, wenn Sie das so erzählen. So ist es. Ja. Also so, man kann, wie gesagt, auch das so sehen. Aber ich würde meinen Kindern das gerne anders ermöglichen, dass sie irgendwo sind, wo sie bleiben können. Sie haben mir gesagt, am Telefon, als wir miteinander gesprochen haben, Heimat ist vergänglich, irgendwie ist überall zu Hause. Das tönt irgendwie auch traurig. Ja, also ich weiß nicht, ob ich es genauso gesagt habe, aber ich würde sagen, Heimat ist in einem selbst. Also die Sprache und die Kultur ihrer Nachbarn und ihrer Freundin, das kann ihnen schon Sicherheit geben. Aber ich glaube, wenn der Mensch in sich selbst ein Zuhause hat, dann hat er, glaube ich, etwas ganz Besonderes. Aber auch ich möchte in meine Umgebung mich zurechtfinden mit meinen Nachbarn, mit Freunden. Und das gelingt mir eben schnell. Viele Flüchtlingskinder stranden hier in der Schweiz. Ein Drittel der Eritreer in der Schweiz sind unter 15. Ja. Was für eine Generation wird denn hier groß mit diesen großen Narben, wenn ich das mal so plakativ sagen darf? Kann man sich da irgendwie fangen? Das kann man, wenn die Gesellschaft, in der wir Flucht suchen, uns auch sozusagen, wenn es der Gesellschaft gelingt, die nötigen Strukturen und personelle Fähigkeiten zu entwickeln. Das ist eben auch ein Teil. Einerseits müssen die Flüchtlinge sich entwickeln. Mhm. Die wollen hier bleiben, gar keine Frage. Da haben die Eltern die Verantwortung für ihre Kinder, was bei den Eritreern nicht immer der Fall ist im Moment. Also gerade wenn die Väter die Frauen verlassen oder die Frauen die Väter verlassen. Also das ist ja die Situation, diese väterlose Gesellschaft. Wieso brechen diese Familien auseinander? Das ist sehr kompliziert. Da muss man auch aus der Innenperspektive schauen. Einerseits ist es so Rollenumkehr, was die Männer nicht verkraften, wie sie das mir erzählen, die Patienten, dass ihre Frauen jetzt ihre Rechte haben und sozusagen sich wehren und sie nicht mehr der Patriarchat sein können. Und andererseits die Perspektivlosigkeit beruflich für die Väter. Ja. Da sind sie gar nicht gewohnt, zu Hause rumzusitzen, bei den Kindern mitzuhelfen. Also richtige Rollenumkehr, wo sie überfordert. Auch diese Männer brauchen Perspektive. Und wichtig finde ich eben, was Organisationen, zum Beispiel wie NCBI Schweiz, hier bewirkt, wo ich dann auch einen Vortrag halte dann, heute, wo man sozusagen diese Männer auch mobilisieren muss. Wissen Sie, man braucht die Väter die wieder hin, die zurückkommen. Ihre Verantwortung, genau. Nicht, dass man sie verurteilt, sondern ihre Verantwortung und ihre Pflichten ihnen bewusst macht. Sie wollen ja, sie können einfach nicht. Vor kurzem wurde über die massiven Schulprobleme der eritreischen Kinder hierzulande berichtet. Eben ein Drittel der Eritreer in der Schweiz sind unter 15. Mhm. Bei jenen, die eingeschult sind, das sind krasse Zahlen, liegt die Sonderschulquote und Repetentenquote doppelt so hoch wie bei anderen Kindern. Die Integration scheint hier nicht zu funktionieren. So ist das. Und Wieso? Da haben wir einen Teil dazu beigetragen. Der Herr Lafranchi, der Professor, Herr Lafranchi hat ja jetzt, leitet ja diese Studie, nicht? In FH Zürich, wo es offensichtlich ist, dass eritreische Kinder die Leidtragende sind. Einerseits hat es mit ihrem familiären Konstrukt zu tun. Wie ich schon sagte, Väter verlassen die Familie, junge Frauen, junge Mütter sind überfordert. Aber auch die Fachpersonen, die eben nicht die Fähigkeit immer haben oder strukturelle Einschränkungen, diese Familien angemessen, kultursensibel abzuholen und auch ihre Pflichten bewusst zu machen. Das ist so ein Wort, kultursensibel, es tönt extrem schön, nein, aber keiner kultursensibel, kann. Ja, was kultursensibel, heißt das? Das heißt eben, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, dass wir mal unsere eigene kulturelle Werte ablegen und dann versuchen zu verstehen, was braucht diese Familie mit ihren besonderen Bedürfnissen, dass sie ihre Pflichten erfüllt. Sie müssen ihre Pflichten erfüllen. Können Sie mir ein konkretes Beispiel? Also eine Mutter oder ein Eltern kommen nicht zu Elternabend, klagen Lehrer bei mir. Ja. Ich berate auch Lehrer. Und dann sage ich, wie haben Sie versucht, Kontakt aufzunehmen? Dann sagt die Lehrerin, naja, ich habe eben im Kontaktheft schon mehrmals geschrieben, ich habe eben Einladungen verschickt. Und gerade diese Familie, da konnte eben die Mutter gar nicht lesen. Sie kann nicht mal die Muttersprache lesen, Tigrinya. Also wie soll sie denn das ist unmöglich entziffern? Der Junge ist sich dessen bewusst, um dem es geht, aber er war eben beschämt. Ja. Er wollte der Lehrerin nicht sagen, dass die Mutter gar nicht lesen kann. Der Vater war gar nicht da, der Vater war nie da. Der lebte mit zwei verschiedenen Familien. Es wäre relativ einfach, wenn man eine Einladung verschicken würde in der Sprache. Zum Beispiel, oder mal anruft und fragt oder mal wirklich telefonisch. Was ich immer mache, selbst als Ärztin, ist immer, dass ich dort versuche, telefonisch Kontakt aufzunehmen. Ich kann natürlich auch die Sprache, also über den direkten Kontakt. Oder ich mache, ja, es ist eben kompliziert, aber man muss sozusagen die Menschen begegnen. Das sind unsere kulturellen Werte, aber unsere strukturellen Einschränkungen, klar. Aber die Mutter, mit der ich dann gesprochen habe, die nicht schreiben konnte, sie war sehr betroffen, weil sie möchte, dass ihr Sohn schreiben lernt. Sie möchte, dass er Anwalt wird. Sie möchte, dass er hoch hinaus geht. Und sie war betroffen, dass sie als uninteressierte Mutter deklariert wurde. Also bräuchten wir mehr Kulturvermittler aus Eritrea, wo so viele Eritreer im Moment in der Schweiz sozusagen Schutz suchen, müssten wir mehr Kulturvermittler im medizinischen, im Schulwesen, im Sozialwesen implementieren. Und das macht eben eine bestimmte Organisation, NCBI Schweiz, wo sie versucht, Brückenbauer auszubilden. Ja. Und die hat das auch. Also es braucht nicht unbedingt mehr Integrationsfördergelder, wie man immer wieder hört. Es braucht einfach die richtigen Menschen, die eine Seite anschauen können und die andere und die beiden. Möglicherweise könnte man sogar mit weniger Gelder sehr viel erreichen, wenn wir am richtigen ansetzen. Und das ist im Moment unser Problem. Zwischen den Kulturen zu vermitteln. Richtig, aber auch die Pflichten, die Flüchtlinge haben, rechtzeitig zu kommunizieren, dass sie es verstehen, um Maßnahmen zu ergreifen, wenn das nicht erfüllt wird. Aber erst muss das Wissen ankommen bei denen, um denen es geht. Wir wissen ganz viel, was gebraucht wird, aber scheinbar ist es uns nicht klar, dass das, um die es geht, zumindest nicht wirklich angekommen ist, um was es geht. Das ist natürlich schwierig. Der Spahn ACV im Fokus, die Ärztin, Psychiaterin, eine Ärztin übrigens auch, die die Flaggen aufhebt, und damit will ich zu einem anderen Thema kommen, die Flaggen aufhebt für die Würde von beschnittenen Frauen. Das ist eine uralte Tradition, die nicht nur barbarisch ist, sagt sie. Für das Aber in dieser Diskussion rund um Beschneidung hat sie gerade für einiges Aufsehen gesorgt. Von ACV, Sie sagen, man darf es nicht nur als barbarisches Ritual sehen, Als was denn dann? Wie haben Sie das gemeint? Ich weiß nicht, wer mich so zitiert hat, dass ich das nicht nur als barbarisch sehe, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich werde eben dauernd von Journalisten kommentiert, wo ich mich nicht immer wiederfinde. Das steht auch in Ihrem Buch so übrigens, dass Sie geschrieben haben über die weibliche Genitalbeschneidung. Okay. Da steht, dass man es nicht nur als barbarisch ansehen soll, sondern genau. Ganz... Okay, also ich meinte es eben so. Barbarische Ritual, das ist diese Deklaration, die ich immer wieder höre. Das bringt uns nicht weiter. Was wir brauchen hier in der Schweiz ist, einerseits Methoden zu entwickeln, die wirksam sind, dass es aufhört endlich. Seit Jahrzehnten ist international sozusagen die Bemühung, diese Brauch abzuschaffen, ja? Wo Menschenrechtsverletzungen, wo Frauenrechte verletzt werden und wo viele Frauen ihr Leben darin lassen. Das ist überhaupt nicht, also ich nehme es überhaupt nicht leicht, aber ich verurteile es nicht, weil ich wieder aus der Innenperspektive schaue, weil ich sozusagen in meiner Forschung verstanden habe, dass es Hintergründe hat, dass es nicht im luftleeren Raum stattfindet. Vielleicht müssen wir ganz kurz erklären, was eine Beschneidung überhaupt heißt. Es werden Teile der Klitoris entfernt oder die ganze Klitoris oder der Scheideneingang zugenäht. Das nennt man Infibulation. Mhm. Das gilt als Zeichen der Keuschheit, als Zeichen der Ehre für die Familie zur Kontrolle der sexuellen Lust der Frauen. Und jetzt, als Sie im Tagesanzeiger-Interview darüber gesprochen haben, da hat es ganz viele Kritik gegeben. Wo bleibt denn da die Menschenwürde? Die Aussagen dieser Ärzte sind absolut untolerierbar und verantwortungslos, weil sie verharmlosend sind. Und ich glaube, da hat man sie missverstanden. Das ist auch mein Eindruck. Ich verharmlose nicht. Ich bin diejenige, die dafür schon lange aktiv ist, dass es endlich aufhört. Und mein Ansatz ist nicht, in den Ländern zu gehen, sondern hier vor Ort Aufklärung zu betreiben, weil wir müssen ja die Mädchen, die hier geboren werden, darum geht es ja, dass sie Schutz erfahren. Nicht? Und da versuche ich eben Fachpersonen zu gewinnen, dass sie einen anderen Zugang dazu entwickeln. Wenn wir es nur verurteilen, dann verjagen wir die Betroffenen. Wenn wir eben im Fernsehen nur zeigen, wie die Mädchen dort eben beschnitten werden. Das bringt uns nicht weiter. Das ist immer nur Emotionen für die Betroffenen. Wichtig finde ich, Perspektive zu bieten, dass sie damit aufhören. Und klare gesetzliche Maßnahmen. Aber es muss kommuniziert werden mit den Betroffenen. Im Moment reden die Fachpersonen unter sich, aber man erreicht nicht die Betroffenen, weil die gar nicht kommen an den Veranstaltungen. Und ich versuche eben mit verschiedenen Organisationen wie Caritas, NCBI, suche, die Betroffenen zu erreichen, in ihrer Sprache, in den Methoden, die sie verstehen. Ja. Und da muss ich ihnen nicht das Genital vorhalten, wissen Sie? Das möchten sie gar nicht sehen, das ist eine Schamkultur. Aber ich gehe immer auf die schreckliche gesundheitliche Folgen, auf die diese Menschen haben, was sie gar nicht wissen. Und das erreicht sie. Ich glaube, was irritierend war, Sie haben im Zusammenhang mit Genitalbeschneidung schon Parallelen gezogen zur westlichen Schönheitschirurgie. Genau. Und Sie haben da gesagt, die westliche Schönheitschirurgie, da lässt man sich Designer-Vaginas machen, findet das toll. Und hier bei der Beschneidung zeigt man auf, Zitat, im primitiven Afrikaner. Genau. Ich möchte das nicht gleichsetzen. Das kann man gar nicht. Aber ich möchte einen Spiegel vorhalten. Was denken Sie, warum das hier notwendig ist? Dass junge, entwickelte Mädchen unzufrieden sind mit ihrer Schamlippengröße, dass sie zur ästhetischen Chirurgie gehen und die Eltern unterschreiben, dass sie rekonstruiert werden, kleiner, größer. Das ist so die Frage. Es ist ein individualistisches Denken. Sie möchten schön sein, aber es ist eine Genitalmanipulation ohne therapeutischen. Zum Fügen einer Kultur quasi. Genau, man möchte, diese Anti-Age-Kultur, in der wir leben. Aber ich setze nicht gleich. Es sind unterschiedliche Maßnahmen. Das ist mir völlig klar, aber ich möchte den Spiegel vorhalten. Wir möchten hier scheinbar auch uns anpassen an diese Anti-Age-Gesellschaft, in der wir heute leben. Ich möchte nur den Korsett aufzeigen, die jede Gesellschaft hat. Aber ist es nicht, wenn man diesen Vergleich doch macht, ist es nicht so, dass ich mich in dieser Gesellschaft, wenn ich zum Schönheitschirurgen gehe, dann tue ich das aus freien Stücken? Dann mache ich das freiwillig, das tue ich aktiv, selbst als... Wenn Sie als Erwachsener gehen, meinen Sie? Ja. Genau. Oder, aber wenn ich beschnitten werde, bin ich ein kleines Kind, noch nicht mal ein Jahr alt im Durchschnitt. Das wird das Baby gemacht, ich kann mich nicht erinnern. Man kann sich nicht wehren, aber die Mutter möchte ja, dass ihre Tochter in einer Gesellschaft Perspektive hat, in der das erwartet wird. Sie macht das nicht um den Verstümmelungswillen, sondern sie liebt ihre Tochter und möchte, dass sie Perspektive hat. Und damit sich die Gesellschaft damit, also damit die Gesellschaft endlich damit aufhört, braucht sie Bildung. Braucht sie Bildung und man muss ganz viel diskutieren mit den Leuten. Man kann nicht einfach nur verbieten und die hören damit auf. Es hatte ja bisher seinen Sinn aus ihrer Perspektive. Aber ich bin dagegen, ganz entschieden. Ich verharmlose das nicht. Ich benutze nur andere Begrifflichkeiten. Wenn Sie sagen, es braucht Bildung vor allem, um diesem vorzubeugen. Ja. Wieso gibt es Beschneidungen auch immer noch in der Schweiz bei Migrantinnen? Hier, wo das notabene auch strafbar ist, laut Strafgesetzbuch ein Verbrechen. Da gibt es ja auch immer wieder Fälle von Müttern, die dann irgendwie in die Ferien fliegen und dann ist die Tochter später beschnitten. Ja, es gibt vor allem viele Verdachtsfälle, wenn ich das so sagen darf, wo ich auch einbezogen werde, wo ich dauernd Anrufe bekomme, die aber nicht wirklich auf eine Wahrheit basieren. Ein Mädchen war in ihrer Heimat und dann ist sie zurückgekommen, plötzlich möchte sie keinen Sportunterricht mehr besuchen oder Schwimmunterricht. Und sofort denkt eine Lehrerin, es könnte sein, dass sie verstümmelt ist. Dann werde ich angerufen, das habe ich fast täglich. Und ich frage, aha, okay, und wie kommen Sie auf die Idee? Dann sagt sie, ja, ich weiß auch nicht, aber sie geht anders. Dann sage ich, haben Sie schon mit dem Mädchen gesprochen? Nein, auf keinen Fall. Wie kommen Sie auf die Idee? Und mit den Eltern? Nein. Aber ich habe schon KESB informiert. Aber das ist da eigentlich der gute Gedanke, der dann das Falsche schafft, oder? Genau, davon gibt es ganz viele im Moment. Und das finde ich besorgniserregend. Es gibt einen Fall, der jetzt auch in der Zeit publiziert wurde, wo ein Mädchen tatsächlich in der Westschweiz das erlitten hat, wo sie eine Auflage hatte, mit ihrer Mutter ihre Genitalien inspizieren zu lassen, weil die Mutter mit ihr im Ausland war, in ihrer Heimat. Jetzt müssen Sie sich fragen, ich behandle auch solche Mädchen, wie geht es so ein Mädchen, die das gegen ihren Willen... Das ist erniedrigend, oder? Genau, aber es gibt eine Auflage. Alle sind emotionalisiert. Aber es beruht nicht auf Fakten. Da sind wir wieder beim Punkt. Es gibt Fachärzte, Spezialisten, aber irgendwie scheint das zwischen den Kulturen einfach nicht zu funktionieren. Dass das irgendwie fehlt da wie eine verbindende Sprache. Ganz genau. Und ich sage immer den Leuten, bitte sprechen Sie mit dem Mädchen. Wenn sie alt genug ist, sage ich, fragen Sie sie doch. Und vor allem rufen Sie doch die Eltern sozusagen zu einer Sitzung. Und dann kommt es doch auf das Wie an, weil es geht um Kinderschutz, oder? Es geht um Kindeswohl. Das ist unsere Pflicht als Fachperson. Aber da kommen ganz viele Emotionen mir immer entgegen. Wie kommen Sie auf die Idee? Manchmal rufe ich selber dort an, obwohl ich die Familie nicht kenne, um das Schlimmere zu verhindern. Kann es sein, dass man, wenn man überfordert ist als Fachkraft oder man versucht sein Bestes, man findet aber vielleicht nicht die richtige Herangehensweise, weil man kommt aus einer anderen Kultur, man will sich zurücknehmen, man ist der bescheidene Schweizer, der aber trotzdem informieren will und etwas machen will und das geht ja nicht. Kann es sein, dass dann manchmal auch aus lauter Angst irgendwie wie so etwas... Genau, Überschussreaktion sage ich immer, so überschießend, also weil man so emotionalisiert ist. Genau. Man möchte unbedingt helfen, das glaube ich Ihnen immer, wenn ich mit den Fachpersonen spreche, die wollen nicht schaden, die wollen dieses Mädchen retten. Ja. Die haben dann ganz viele Bilder. Ganz viel sehen sie schon, was da passiert. Aber die versäumen, kritisch zu überlegen, welche Fakten habe ich eigentlich, um so weit zu gehen. Ich habe schon KESB informiert, aber bin ich mir sicher, was habe ich denn in der Hand? Weil sie zerstören ja die Familie. Das Mädchen ist schon rausgenommen und es gibt wirklich verschiedene Fälle, die ich kenne. Und Sie haben bei Ihren Vorträgen auch schon erwähnt, dass wenn man diese Bilder hat und wenn man gerade mit anderen Kulturen zusammenschafft, dass man immer wieder die falschen Bilder dann hat, automatisch. Ob man das will oder nicht. Das und meine das, ich. Dieser latente, ich sage es jetzt beim Namen, dieser latente Rassismus, der lauert überall, hat man das Gefühl. Als ich auch Ihre Vorträge anschaute und ich ertappte mich bei der Vorbereitung, dass man aus lauter Angst, nicht rassistisch zu sein, dann, permanent das Gefühl hat, oh mein Gott, habe ich jetzt irgendjemanden. Deswegen ist es so wichtig, sich nochmal kritisch zu hinterfragen. Wenn wir auf gleicher Augenhöhe diskutieren, können Sie alles fragen, sage ich immer. Es kommt immer auf das Wie an. Aber respektieren Sie auch, dass ich eine Gegenfrage stelle. Aber so mutig sind nun mal die Migranten heute nicht. Auch die haben ihre Schamkultur. Aber meine Beobachtung ist, dass Fachpersonen helfen möchten, wirklich. Egal, ob sie Lehrer oder Sozialarbeiter sind zu dem Thema. Aber die schießen über. Da bräuchte man eine Kulturvermittler. Dass man nochmal fragt, du, ich hatte solche Anzeichen, dass das Mädchen plötzlich verändert ist nach dem Urlaub. Was meinst du? Könntest du uns da unterstützen? Dass diese Frau kommt, eine Fachperson, mit der Familie direkt spricht. Nee. Wie erleben Sie diese falsche Scham, sage ich jetzt mal, im täglichen Leben? Und wie gehen Sie auch damit um? Mit den Schweizern? Ja. Meinen Sie, indem ich das direkt anspreche und einen Spiegel vorhalte. Ich frage ja, was sind die Anzeichen? Zum Beispiel eine Fachperson hat mir mal gesagt, ein Mädchen hat sozusagen eine Schneidbewegung gemacht mit den Fingern an den Lippen. Dann hat sie gesagt, es kommt eine Großmutter zu besuchen. Dann wusste ich sofort, das ist die Beschneidung, habe ich ein Bild assoziiert. Und dann habe ich das hinterfragt. Und dann fühlen sich aber von mir dann immer wieder zu sehr hinterfragt, die Fachperson. Ich frage immer ganz freundlich und respektvoll. Aber? Aber die sagen dann, wie kommen Sie auf die Idee, dass ich mit den Eltern spreche? Und dann sage ich, würden Sie das mit einem Schweizer Eltern nicht machen? Oder ist es, weil Sie aus Afrika kommen? Warum wundern Sie sich, wenn ich frage, sprechen Sie doch mit den Eltern? Oder sind Sie kulturell überfordert? Dann sagt sie, natürlich bin ich überfordert. Aber wir sprechen doch hier, oh mein Gott, wir sprechen ja hier von Fachpersonen. Ja, die Fachpersonen haben zwar Fachwissen, wenn ich das so sagen darf, aber wenn es in Kontakt mit anderen Kulturen geht, dann gibt es eine Überforderung. Zum Schluss möchte ich die erste Seite Ihres Buchs ansprechen über die weibliche Genitalbeschneidung. Da steht auf Seite 1 ein Satz, der mich kurz erschaudern lassen hat. Das ist für meine Mutter, Selas Zegai, die mich vor einer Beschneidung bewahrt hat. Genau. Haben Sie je mit ihr darüber geredet? Mit meiner Mutter habe ich. Sich bedankt? Genau, habe ich. Das habe ich. Das mache ich eigentlich öfters bei meiner Mutter. Das habe ich, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und habe sie auch gefragt, ja, warum, wie hast du das geschafft? Ich habe nicht gesagt, warum hast du mich sozusagen nicht beschnitten, sondern wie hast du es geschafft? Es war mir wichtig. Dich durchzusetzen. Genau, bei all deinen Kindern. Dann hat sie gesagt, weil ich weiß, dass nur eine Mutter die Kinder schützen kann. Ich habe mich einfach, sie musste sich gar nicht wehren. Sie ist so eine starke Frau. Es gab gar keine Diskussion. Sie hatte eine Haltung und es war ihr klar, ihre Kinder zu schützen. Und das ist ihr gelungen. Und das zeigt mir ja, man muss die Mütter im Boot haben. Das ist vorne ACV. Selber Mutter, in Eritrea geboren, überall daheim, heute Abend zu Gast im Fokus. Danke, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank für die Einladung. Und danke, dass ihr euch Zeit genommen habt zum Zuhören. Gedanken zum Gespräch gerne teilen via Social Media Kanal SRF3 oder per Mail an fokus@srf3.ch. Mein Name ist Katrin Hönigger. Ich wünsche eine gute Woche. Time I make a fool of myself. Matters of the heart. We should have been holding each other. Instead, we talk. I make a fool of myself. Matters of the heart. I asked before, was kind and polite. One wants more, when one's denied, I'll make a fool of myself. In matters of the heart, ha ha ha. Matters of the heart.